Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Das Smartphone ist ja den meisten von uns mittlerweile so nah wie nichts und niemand sonst. Ständig am Leib hat es großes Potenzial, dessen Wächter zu sein. Nicht nur in medizinischer Hinsicht, indem irgendeine App die Vitalfunktionen ständig überwacht und dem Doktor meldet. Auch als ganz normaler Begleiter, zum Beispiel abends, alleine in der Stadt, da können das Smartphone und eine Begleiter-App zumindest subjektiv für mehr Sicherheit sorgen. Solche Begleiter-Apps werden immer beliebter und Carina Frohn berichtet, wie sie funktionieren und wie es um deren Datenschutz gestellt ist. Wer abends allein unterwegs ist, hat dabei häufig ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Das kann was mit Dunkelheit zu tun haben, das kann was mit Örtlichkeiten zu tun haben, das kann was mit Gedanken zu tun haben. Und dieses Unwohlsein, wenn man alleine unterwegs ist, haben wir zum Anlass genommen, zu überlegen, was kann man da machen. So wurde die Idee zur beliebten Begleit-App WayGuard geboren, erzählt der Informatiker Albert Dahmen von AXA. Entwickelt zusammen mit der Kölner Polizei. Die App funktioniert so. Sie übermittelt kontinuierlich den Standort, bietet die Möglichkeiten zu chatten, zu telefonieren und Notrufe abzusetzen. Die werden in dringenden Fällen, zumindest in Köln, an die Polizei weitergegeben. Das ist bislang einzigartig in Deutschland. Begleitet wird der Nutzer durch geschulte Mitarbeiter, aber auch Freunde können dazu eingeladen werden. Dazu muss der App der Zugriff auf das eigene Telefonbuch erlaubt sein. Das allerdings dürfte einigen Bauchschmerzen bereiten. Einen Menschen ausspionieren zu können, ist aber nicht das Ziel. Was wir ganz bewusst nicht abspeichern, sind zum Beispiel Bewegungsprofile von den Nutzern. Das ist für uns wirklich nicht zugreifbar, es sei denn im Notfall. Ganz ähnlich handhaben es andere Begleitangebote wie Kommgutheim, Vivatar und MyBodyguards. Datenschutz ist auch Marit Hansen bei diesen Angeboten besonders wichtig. Es könnte auch jemand verwenden, um festzustellen, wofür interessiert er sich oder wo kann ich den alleine antreffen. Also sagen wir, jemand legt seine Joggingstrecke so immer auf die Ortsdaten, wo besonders viele diese App verwenden. Das wäre natürlich ein bisschen unheimlich. Deshalb müssen die Daten auch immer gelöscht werden, erklärt die Chefin des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein. Die Begleit-Apps für den deutschen Markt haben Hansen allerdings positiv überrascht. Alle haben über Datenschutz aufgeklärt, angegeben, was mit den Daten der Nutzer passiert und versichert, dass die Daten nur für den Notfall gespeichert werden dürfen. Doch sie hat noch eine Idee. Kann man es sogar ohne Ortsdaten machen? Kann man so etwas aufbauen wie erst dann, wenn jemand die Notfalltaste drückt, werden bestimmte Informationen gesandt? Auch das ist möglich. Üblich ist das schon bei Notfallsystemen in Neuwagen. Das eCall-System springt erst dann an, wenn es zum Unfall gekommen ist. Aufgefallen ist Marit Hansen auch, dass sie häufig das Wort verschlüsselt in den AGBs gelesen hat. Für wen bleibt aber vage? Paul Rösler von der Ruhr-Universität Bochum hat dazu eine Theorie. Der Doktorand forscht an der praktischen Sicherheit in IT-Netzen und Verschlüsselungen. Er macht deutlich, dass Begleit-Apps anders verschlüsselt werden, als es bei Kommunikations-Apps der Fall ist. Der Standort wird den Begleitern ständig in der App angezeigt, egal ob es die privaten Begleiter sind oder sie in Unternehmen sitzen. Es würde lediglich dafür gesorgt, dass sich kein unbekannter Dritter dazuschalten kann. Denn im Notfall brauchen diese Apps ja die Informationen schnell. Deswegen ist es sicherlich erstmal sinnvoll, dass sie das Ganze nicht über Kryptographie regeln, sondern eher darüber, dass sie sagen, okay, wir empfangen jetzt alle einer Sekunde ihren Standort, speichern den für 2 Sekunden, warten, bis der nächste kommt und dann löschen wir den alten. Doch spätestens, wenn es zu einem Verbrechen kommt, bei dem eine Begleiter-App eine Rolle spielt, wird es um diese Daten Diskussionen geben. Denn würden sie ein Bewegungsprofil ergeben, könnten sie auch helfen, Kriminalfälle zu lösen. Für Albert Damm von AXA ist aber besonders wichtig, dass die App den Nutzern erst einmal mehr Selbstsicherheit geben kann. Das alleine hätte einen positiven Effekt auf die Nutzer und könnte Angreifer abschrecken. Aber wir können auch mit dem WayGuard keine Sicherheit versprechen. Und das haben wir auch nie getan. Wenn jemand wirklich durch einen Angriff Opfer wird und jemand vorher ausgeguckt wurde, dann ist es natürlich schwierig zu behaupten, dass so eine App immer helfen kann. Über Begleiter-Apps und den Datenschutz berichtete Carina Frohn.